Dialoge Seite 39. Es gibt riesige Volksgruppen, die durch die Armut an die Arbeit gefesselt sind, wie sie es einst durch die Sklaverei waren. Was tragen, frage ich dich, deine Gedankengebilde über den Parlamentarismus zu ihrem Glücke bei? Deine große politische Entwicklung führte schließlich nur zum Triumphe einer Minderheit, die ihre Vorrechte dem Zufall verdammte, wie sie der alte Adel seiner Geburt verdammte.